Norden. Das Heer der Ratten und der schwarze Tod sind mit dir. Dein Geschehen. Amen. Amen. Mondeseitigkeit im Fall der dunkelroten Gier. Scharfe Finger blitzen, Weißlicht durch dich erziehe. Mit Leichtfuß vor Blut, das Tun zergeht dich durch die Nacht. Euch Gesang ertöne zu der Ehr und dunkler Macht. Untergang der Sonne heißet Wiederkehr der Dunkelheit. Bleich steht an die Reichsarmee, der Finsternis und ist geweiht. Wieder Kreuz und Bibel müssen Kavala und Holz ist Palm. Und Tod fahren sie vereint durch das Blut der Kraft gemahl. Getragen vom kalten Wolfsgesang. Wutschlagen und unerwartet bringen sie stets den Tod vor Sonnenaufgang. Blutsaugen und warme